Kundgabe 3999. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.03.1947. Wort Gottes. Fleisch und Blut. Wer mich empfangen will, wer mein Fleisch essen und mein Blut trinken will, der muss mich begehren, nicht nur dem Wort nach, sondern im tiefstem Herzen. Dann erst kann ich mich ihm nahen und ihm mich selbst darbringen in Gestalt meines Wortes. Denn das Wort bin ich selbst. Das Wort ist mein Fleisch und mein Blut. Die Vereinigung mit mir kann so nach erst dann stattfinden, wenn der Mensch Liebe zu mir empfindet und diese Liebe durch die tätige Nächstenliebe zum Ausdruck bringt. Ist das Herz Liebe erfüllt, dann muss es sich auch ständig seiner Liebe entäußern. Und es wendet nun diese den Mitmenschen zu, die ihrer bedürfen. Durch seine Liebe aber zieht es mich selbst zu sich und ich offenbare mich ihm. Ich teile mich ihm mit, indem ich mich selbst im Wort ihm nahe bringe, auf dass er sich durch Entgegennahme dessen mit mir verbindet. Und dies ist die geistige Kommunion, die ihr Menschen euch alle zum Ziel setzen sollet, denn ihr werdet unnennbaren Segen ziehen aus der Verbindung mit mir, die euch das lebendige Wort einträgt. Denn nun empfanget ihr von mir selbst das Wissen um meinen Willen, und je nach der Erfüllung meines Willens wird euer Wissen vertieft, weil ich selbst mich euch nun offenbare, weil ich alle Schleier lüfte, die zuvor gebreitet waren, über mein Walten und Wirken, über meinen Erlösungsplan von Ewigkeit. Ich führe euch ein in dieses Wissen, das euch beglückt und zu reich gesegneten Menschen auf der Erde macht, das euch über eure eigene Bestimmung aufklärt und das euch darum als geistiger Schatz verbleibt, so ihr das Erdenleben hingeben müsset. Ich offenbare mich euch, ich enthülle euch alle Geheimnisse. Ich komme selbst zu euch und spreche mit euch durch meinen Geist. Und dies kann nur geschehen durch die geistige Kommunion, durch den Zusammenschluss mit mir, durch die Liebe. Fasset es, dass anders als in der Liebe ich mich nicht verbinden kann mit einem Menschen, dass also die Liebe erste Bedingung ist, um mich selbst zu empfangen, um mein Fleisch und mein Blut genießen zu können, um mein Wort entgegenzunehmen, dass es im Herzen Widerhall findet. Denn lesen oder hören könnet ihr wohl mein Wort. Doch im Wort selbst bei euch weilen kann ich erst, so ihr die Bedingungen erfüllt habt, die ich an eine Vereinigung mit mir stelle, die das Wort erst zu meinem Fleisch und meinem Blut werden lassen. So ihr zur Liebe euch gestaltet und ich selbst in euren Herzen Wohnung nehmen kann. Inniges Begehren meines Wortes bekundet auch das Verlangen nach mir selbst und bezeuget die Liebe zu mir. Und dann zögere ich wahrlich nicht, dem Verlangen nachzukommen und mich zu offenbaren. Dann aber wird der Mensch auch meine Gegenwart spüren. Er wird es fühlen, dass ich mich mit ihm vereinigt habe. Er wird durch die Entgegennahme meines Wortes, meines Fleisches und meines Blutes innerlich beglückt sein. Er wird sich sättigen und Kraft schöpfen können. Und er wird reifen an seiner Seele. Die Vereinigung mit mir muss dies alles bewirken, weil ich nun selbst im Menschen wirken kann, weil ich sein ganzes Wesen nun erfüllen kann mit meiner Kraft, mit Licht und mit Liebe, weil ich ständig mich ihm nun offenbaren kann, weil ich nun mit ihm reden kann durch meinen Geist, dass ich euch in alle Wahrheit leiten kann, wie ich es verheißen habe. Amen.